Sie hören ein Interview. Was ist richtig? Sie müssen jedes Mal Ja oder Nein ankreuzen. Sie hören das Interview zweimal. Hallo Gülay, erzähl doch mal von deinem Leben. Ja, gern. Ich bin hier in München geboren. Mein Vater und meine Mutter sind schon vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Und lebst du gern in München? Ja, ich finde die Stadt super. Man kann so vieles machen. Es gibt viel Leben und auch viel Natur. Hallo Gülay, erzähl doch mal von deinem Leben. Ja, gern. Ich bin hier in München geboren. Mein Vater und meine Mutter sind schon vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Und lebst du gern in München? Ja, ich finde die Stadt super. Man kann so vieles machen. Es gibt viel Leben und auch viel Natur.